Was haben Sie denn so Eiliges vor? Fragte Svidrigailow ihn neugierig betrachtend. Jetzt geht jeder seine Wege, sagte Raskolnikow finster und ungeduldig. Sie haben soeben selbst von Offenheit gesprochen und schon die erste Frage lehnen Sie ab zu beantworten, bemerkte Svidrigailow mit einem Lächeln. Sie setzen immer voraus, dass ich irgendwelche Ziele verfolge, und darum betrachten Sie mich misstrauisch. Nun, das ist in Ihrer Lage vollkommen begreiflich. Aber wie sehr ich auch wünsche, Ihnen näher zu kommen, so werde ich mir doch nicht die Mühe machen, Sie vom Gegenteil zu überzeugen. Bei Gott, das Spiel lohnt sich nicht. Und ich hatte gar nicht die Absicht, mit Ihnen über irgendetwas Besonderes zu sprechen. Wozu brauchten Sie mich dann? Ich hatte den Eindruck, dass Sie geradezu hinter mir her waren, wie um mich für sich zu gewinnen. Oh, weil ich in Ihnen ganz einfach ein interessantes Beobachtungsobjekt sah. Mir gefiel das Fantastische Ihrer Lage. Das ist der ganze Grund. Außerdem sind Sie der Bruder einer Person, die mich sehr interessierte, und schließlich habe ich seinerzeit von derselben Person sehr viel und oft über Sie gehört, woraus ich schloss, dass Sie einen großen Einfluss auf diese Dame haben. Genügt denn das nicht? Ich muss übrigens gestehen, Ihre Frage ist für mich sehr kompliziert, und es fällt mir etwas schwer, Ihnen darauf zu antworten. Nun, zum Beispiel jetzt. Sie sind doch nicht bloß wegen der einen Angelegenheit zu mir gekommen, sondern auch wegen etwas ganz Neuem. Das stimmt doch, nicht wahr? Bestand Svidrigailow mit einem schalkhaften Lächeln auf seiner Frage. Nun, stellen Sie sich vor, dass auch ich auf Sie gerechnet habe, noch auf der Reise hierher in der Eisenbahn, und zwar, dass auch Sie mir etwas Neues sagen würden und dass es mir gelingen würde, bei Ihnen eine Anleihe zu machen. Sehen Sie, wie reich wir sind? Was für eine Anleihe? Ja, was soll ich Ihnen nun sagen? Weiß ich denn, was es ist? Sie sehen, in was für einem Restaurant ich die ganze Zeit hocke. Und das macht mir Vergnügen, das heißt eigentlich nicht, aber ich muss mich doch irgendwo hinsetzen. Nun, und diese arme Katja, haben Sie sie gesehen? Wäre ich wenigstens ein Vielfraß oder ein Feinschmecker? Sie sehen ja selbst, was ich esse. Er wies mit dem Finger in eine Ecke, wo auf einem Tischchen die unappetitlichen Reste eines Beefsteaks mit Kartoffeln standen. Apropos, haben Sie zu Mittag gegessen? Ich habe schon etwas zu mir genommen und möchte nichts mehr. Alkohol zum Beispiel trinke ich überhaupt nicht, außer Champagner. Und vom Champagner trinke ich den ganzen Abend auch nur ein einziges Glas. Und schon davon tut mir der Kopf weh. Ich habe ihn bloß bestellt, um mich aufzumöbeln, weil ich noch etwas vorhabe. Sie sehen mich in einer besonderen Stimmung. Darum habe ich mich auch vorhin wie ein Schuljunge zu verstecken versucht, weil ich fürchtete, dass Sie mich aufhalten würden. Aber ich glaube, er zog seine Uhr hervor. Ich kann mit Ihnen noch eine Stunde zusammen sein.